WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Auch heute wieder eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050, Mail domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Vivian. Die Vivian ist 22. Guten Morgen. Hallo. Hallo Vivian. So Vivian, um was geht's? Ja, ich rufe wegen den Übergriffen in der Silvesternacht an. Ja. Ich war in Hamburg dabei. Genau, in Hamburg gab es ja ähnliche Vorfälle wie in Köln. Nicht so schlimm wie in Köln, aber es gab in Hamburg auch Vorfälle. Beschreib mal, was dir passiert ist. Also wir waren in der Olivia Jones Bar feiern, eine Freundin und ein Kumpel von mir. Mhm. Und wir sind gegen 14:45 dann da rausgegangen. Wollten uns dann zum Ende von der Reeperbahn begeben und sind dann in so einer Menschenmenge von, ich schätze mal, 100 bis 200 Leuten geraten. Mhm. Am Anfang dachten wir, dass es halt einfach nur Menschen sind, die da auch wieder raus wollen, dass sich halt so ein bisschen gestaut hat. Ja. Bis wir dann halt irgendwann gemerkt haben, okay, hier stimmt irgendwas nicht, wir werden hier jetzt massiv angepackt und bedrängt und wir kommen hier halt so schnell jetzt wieder nicht raus. Waren da außer euch auch noch andere Mädels? Ja, neben mir waren einige Mädchen, die dann um Hilfe geschrien haben, die halt Panik bekommen haben, die da komplett raus wollten, die geschrien haben, dass sie keine Luft mehr kriegen, dass sie begrapscht werden und ja. Was glaubst du so ungefähr, wie viele Mädels es waren? Ich schätze mal, zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, so 30, 40 ungefähr. Und diese Männer, von denen du gerade gesprochen hast, waren das auch fremdländisch aussehende Männer, nordafrikanisch aussehende Männer, arabisch aussehende Männer? Was ist dann weiter passiert? Ja, also wir sind dann halt so bis zur Mitte ungefähr vorgekommen in dieser Menge und konnten uns dann aber auch kein Stück mehr bewegen, weil wir so bedrängt wurden, dass man wirklich keine Freiheit mehr hatte um sich herum. Was hast du persönlich gespürt? Ja, also man wurde auf jeden Fall überall angepackt, in dem Teambereich, an den Brüsten. Dann haben sie versucht, jemanden die Sachen zu klauen. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich so eine Umhängetasche hatte, die unter meiner Jacke war, also dass sie da so schnell nicht rankam. Mhm. Und ich hatte aber im ersten Moment, man wusste halt gar nicht, was da abgeht. Man hat erstmal nicht damit gerechnet, dass die jetzt da sind, um einen halt anzufassen. Mhm. Ich dachte eher irgendwie wirklich, dass wir da jetzt sterben. Dass da jetzt hört sich jetzt blöd an, aber dass sie da irgendwie was sprengen wollen oder uns da irgendwie in die Luft jagen wollen oder sowas. Mhm. Also dir war schon klar, es ist eine bedrohliche Situation, ja, genau. Aber du konntest nicht einordnen, was genau das ist und was es bedeutet. Ja, genau. Mhm. Ja, und dann hatte ich halt immer versucht, dass ich mit meinem besten Freund Blickkontakt behalten konnte. Dann fiel neben uns auf dem Boden auch Mädchen hin, den er dann noch versucht hat, hochzuhelfen. Weil wenn man da in dieser Menschenmenge liegt, dann kommt man ja auch so schnell nicht wieder hoch. Und wenn du da dann liegen bleibst, dann hast du auch irgendwie verloren. Mhm. Wir haben gerade davon gesprochen, wie viele Mädels da waren. Da waren also dann auch in diesem Kessel waren auch Jungs eingekesselt. Ja, genau. Aber die wurden, also mein bester Freund zum Beispiel, der wurde jetzt nicht angepackt. Mhm. Aber die haben halt schon versucht, dass er da auch nicht wieder rauskommt. Mhm. Erzähl mal weiter von dir, wie es dir ergangen ist. Ja, also ich dachte halt wirklich im ersten Moment, dass ich jetzt irgendwie sterbe, dass jetzt hier komplett vorbei ist. Ich habe dann gemerkt, dass ich selber in so eine Panikattacke gerate. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Mhm. Ich habe dann versucht, mich zu konzentrieren, habe dann aber um mich herum alles ausgeschaltet. Also ich war wie in so einer komplett anderen Welt. Irgendwann, als wir dann halt bei der Hälfte waren, hat mein bester Freund dann zu mir gesagt, halte dich einfach an meinem Arm fest, egal wie doll. Ich versuche dich jetzt irgendwie rauszuziehen. Mhm. Das dauerte aber auch nochmal locker so, also ich glaube so locker 5 Minuten, bis wir dann halt komplett da draußen waren. Aber immerhin ist es euch das gelungen. Ja, also ich glaube, wir waren schon so um die 10 Minuten in diesen Menschenmengen drin. Während du noch in der Menschenmenge drin warst, haben diese Männer zu dir, zu euch was gesagt? Ja, aber das hat man nicht verstanden. Also es war kein Deutsch. Ja. Bei mir war es auch so, dass sich einige Männer um mich herum, also mich um meine Hüften gepackt haben, so quasi mich zur Seite ziehen wollten. Mhm. Haben es aber nicht geschafft, weil ich mich halt mit aller Kraft noch an meinem besten Freund festgehalten hatte. Mhm. Ich hatte dann irgendwann den Kontakt zu meiner Freundin verloren, die vor ihm ging. Dann später hat sich auch herausgestellt, dass die beklaut wurde, also ihr Handy war weg, ihr Portemonnaie war weg. Und sie wurde von so einem Mann aus dieser Menschenmenge rausgezogen, der wollte sie wohl mitnehmen. Mhm. Die konnte sich dann aber noch so losreißen und sich zu so einem Security-Mann von so einer anderen Bar hinstellen mhm. und hatte dann gewartet, bis das Ganze irgendwann mal von der Polizei geräumt wurde, was aber auch schon dauerte. Wie nah war die Polizei? Also als wir aus der Menge rauskamen, stand da keine Polizei. Wir sind dann ein Stück weiter weggegangen, weil wir halt total am Zittern waren und erstmal durchatmen mussten. Und ich glaube, es hat auch so 5 bis 10 Minuten gedauert, bis dann die Polizei da erstmal anrückte. Das ist seltsam. Man hört immer zu und sehr ausführlich über die Situation in Köln und das Fehlverhalten der Polizei in Köln. Man hat aber wenig, zumindest ich habe es nicht mitbekommen, von Hamburg erfahren. Bist du Hamburgerin? Nee, ich komme von ganz woanders. Ach so, ja. Ich hatte dann, ja. Das heißt, im Klartext, auch da war die Polizei zu spät und man hätte, wenn man früher das Ganze organisiert hätte, hätte man euch schützen können und ja, das verhindern können. Mhm. In Köln haben die Frauen berichtet, dass sie teilweise ins Gesicht geküsst wurden von diesen Männern. Mhm. Ist dir das auch widerfahren? Nee, zum Glück nicht. Was heißt zum Glück? Es war schon so schlimm genug, aber das oder, war jetzt bei mir nicht. Es gibt auch noch schlimmere Erzählungen hier in Köln, dass die Männer, sofern das gelang, den Finger in die Scheide der Frauen gesteckt haben. Das hast du Gott sei Dank auch nicht erlebt. Nee. Und deine Freundinnen, die dabei waren, wie ist es für die ausgegangen? Ja, die hatte dann gewartet, bis die Polizei das Ganze geräumt hat und hatte sich dann wir sind an der Ecke stehen geblieben, so dass sie uns halt wiederfinden konnte. Wir haben uns dann irgendwann auch wieder gefunden, nachdem das da halt alles aufgelöst wurde und die Polizei dann Einlassstopp gemacht hat auf der Reeperbahn. Mhm. Aber das hat schon eine Weile gedauert. Bei meiner Freundin ist es mittlerweile so, dass sie halt gar nicht mehr rausgeht. Mhm. Also Menschenmengen, alles, die meidet komplett alles. Die nimmt ihre Eltern mit zum Einkaufen oder sonstiges. Die geht gar nicht mehr aus dem Haus. Nun war das eine extreme Situation. Du hattest Todesangst, du wusstest gar nicht, was dir widerfährt. Wie verlief dann die Nacht? Das war ja immer die Silvesternacht, die Neujahrsnacht. Wie verlief die Nacht dann für dich weiter? Wir hatten bei meiner Schwester in Hamburg geschlafen, weil die da wohnt. Wir sind dann auch direkt dahin gefahren. Und wir hatten schon über Anzeige gesprochen, waren aber jetzt nicht so sicher, ob wir es machen sollen, ob es überhaupt was bringt. Und als wir dann wieder zu Hause waren, die Tage danach, hatten wir das dann mit Köln mitbekommen und sind dann auch ein paar Tage drauf hier zur Polizei gegangen, hat eine Anzeige gemacht. Mhm. Dann am Montag hatte mich die Kriminalpolizei angerufen. Da war ich jetzt am Mittwoch, da musste ich dann nochmal halt Aussage machen und Bilder von mir da lassen und gucken, ob ich mich aus irgendwelchen Bildern aus Hamburg wiedererkenne oder irgendwelche Männer davon. Mhm. Und heute dann hatte sich die Zeitung bei mir gemeldet, ob ich bereit wäre, ein Interview zu geben darüber. Mhm. Hast du es gemacht? Ja, ich habe morgen Termin da und dann, das bleibt aber auch alles anonym. Ja. Und dann wollten die mich mit mir unterhalten. Nun sind ja einige Tage vergangen. Du hast von deiner Freundin erzählt. Wie geht es dir denn heute? Ja, nicht so gut. Das Problem bei mir ist so was Ähnliches schon mal passiert und ich bin damit auch noch in Behandlung. Jetzt habe ich, sage ich mal, das Glück, dass ich bald wieder stationär eine Therapie bekommen habe und dann das einigermaßen da auch. Verstehe. Dir ist schon mal sowas passiert? Wo und ja. Wann? Wo und wann? Mit meinem Ex-Freund. Da war es dann aber mehr als nur so anpacken. Das ging schon so. Achso, da gab es aber dann nur einen Täter. Also der Ex-Freund war der Täter. Ja, genau. Da gab es nicht mehrere Menschen, die auf dich. Nee, Und das war dann auch sexuell übergriffig, was mit deinem Freund passiert ist. Ich verstehe, dann ist es natürlich besonders dramatisch, wenn man schon mal sowas erlebt hat und dann wieder in so eine Situation kommt, gekoppelt mit der Panik, vielleicht auch, dass man Angst ums Leben hat, ne? Todesangst hat. Du bist 22 Jahre alt. Ja, genau. Du bist auch so aufgewachsen wie viele Leute so in deinem Alter, nämlich auch, dass man sehr multinational ist und mit vielen Ethnien zusammenlebt und viele Leute kennt. Ja. Wie empfindest du das jetzt, so eine Bedrohung durch vorwiegend fremdländische Männer? Ja, also ich weiß ja, dass man jetzt nicht alle gleich so abstempeln kann, aber man hat dann dadurch natürlich schon ein schlechteres Bild. Also wie hast du denn vorher gedacht? Ja, vorher ist halt gespaltene Meinung gab. Bei manchen dachte ich mir, okay, ja, das ist natürlich verständlich, dass sie hierher kommen. Bei anderen wiederum nicht. Und jetzt ist man natürlich noch skeptischer und denkt sich, Also bei uns ist zum Beispiel 100 Meter weiter, da wohnen auch einige, die hier untergekommen sind. Mhm. Und die laufen hier natürlich dann auch oft am Haus vorbei und da kriegt man dann schon ein bisschen Panik oder ich merke, wenn ich die sehe, dass es schon wieder so weit kommt, dass ich denke, ich kriege gleich keine Luft mehr, du musst jetzt ganz ruhig bleiben, weil man natürlich schon Angst hat, dass wieder sowas vorkommt. Mhm. Verstehe. Und das war vorher anders? Ja, das war vorher anders. Ja. Was glaubst du, wie man so etwas in der Zukunft verhindern kann? In welcher Stadt auch immer? Das ist eine schwere Frage. Ich wüsste es nicht. Also bei mir ist es sowieso so, dass ich das jetzt erstmal meiden werde, bis sich da irgendwie was rausgestellt hat oder die jetzt irgendwie da irgendwie vorgehen oder vielleicht auch Leute finden, die das gemacht haben. Mhm. Ich glaube, es wäre schon eine Erleichterung, wenn man nur 10 Menschen davon findet, die daran beteiligt waren. Das würde, glaube ich, schon ein bisschen weiterhelfen. Ja, und ich glaube, es wäre beruhigend für alle Leute, wenn große Feste sind, dass einfach mehr Polizei auf der Straße ist und man das gute Gefühl hat, na, da hinten stehen welche und die helfen mir auch, wenn was passiert. Ja. Vivien, ich danke dir sehr für diese Auskünfte. Ja, gerne. Und das war ja sicher für alle auch interessant, dass es eben in Hamburg auch so zugegangen ist. Mhm. Und ich wünsche dir alles Gute und dass du das in der therapeutischen Behandlung dann wirst überwinden können und dass du damit klarkommst. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss, Vivien. Ciao. Tschüss. 0800 220 50. Mir fällt gerade ein, ich habe das Vivien gerade gar nicht angeboten. Natürlich werden wir uns jetzt psychologisch auch nochmal um sie kümmern, auch wenn sie demnächst schon eine Therapie im Auge hat. Aber das ist sicher nicht schlecht, auch jetzt in der Nacht nochmal mit unserer Psychologin kurz zu sprechen. Hier ist Bernd. Bernd ist 67. Guten Morgen, Bernd. Guten Morgen. Hallo Bernd, ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke. Ich freue mich auch, dass ich endlich mal die Möglichkeit habe, mit dir zu sprechen. Um was geht's denn, Bernd? Um meine Beziehung. Mhm. Ich habe eine Lebenspartnerin seit 7,5 Jahren, ja, die ein sehr, sehr schlimmes Vergangenheitsleben hat. Mhm. Und ich sie aufgefangen habe. Ich sie liebe, seit über 40 Jahren kenne, es war eine Berufskollegin von mir. Sie, als ich die ganzen Jahre immer begleitet habe, weil ich sie immer mochte. Was habt ihr beruflich gemacht? Wir waren im Einzelhandel tätig. Ja. Magst du vielleicht mal ein paar Stichworte sagen, was für ein schlimmes Leben sie hatte früher? Ja, sie ist zweimal verheiratet gewesen, hatte vorher eine Beziehung, die mit einem jungen Mann, der sie eingesperrt hat, weil er eifersüchtig war, die Heizung abgestellt hat, eingeschlossen hat. So, davon hat sie sich getrennt, da habe ich ihr auch geholfen. Dann hat sie geheiratet, einen jungen Mann, der mehr für die Eisenbahn als für sie selbst da war. Sie ihr Geld gestohlen hat, um für die Eisenbahn dieses Geld zu investieren. Wie, für die Eisenbahn? Für die? Ja, das war sein Hobby. Ach so, Hobby Eisenbahn. Ach so, ich dachte, er wäre bei der Bahn, bei der Deutschen Bahn. Nee. Er hatte ein Hobby Eisenbahn, Modelleisenbahn. Und hat ihr dann das Geld, das sie sich beiseite gelegt hat, gestohlen, um seine Eisenbahn zu finanzieren. Okay. Dann hat er eine Eigentumswohnung gekauft, ohne dass sie das wusste. So, und dann hat sie ganz schnell Schluss gemacht. Da hat sie mal Stärke bewiesen. Also, eine komplizierte Vergangenheit. Ihr beiden seid 7,5 Jahre zusammen. Ja, ich darf ich noch mal ausholen. Sie war 18 Jahre danach verheiratet. Der Mann hat sie auch belogen, betrogen, beschissen. Wir waren in einer Firma, eine Einzelhandelsfirma, die verkauft wurde. Sie hat über 83.000 D-Mark Abfindung bekommen. Wow. Der Mann hat ohne ihr Wissen ein Haus gekauft, eine Ruine, also wirklich eine Ruine. Ja, also sie hat im Klartext, sie hat viel Pech gehabt. Lassen wir das erstmal so stehen, bevor ich das Hauptproblem verstehe, weswegen du mich anrufst. Da können wir das gleiche noch vertiefen. Was ist jetzt genau der Grund deines Anrufes, Bernd? Ich habe sie aufgefangen, ich habe sie gebeten, zu mir zu kommen. Sie hat das Haus verkauft, musste dann seine unehelichen Kinder noch auszahlen. Das Haus verkauft, was eine Ruine war, das heißt, sie hat wahrscheinlich gar nicht viel Geld mehr dafür bekommen, oder? Nein. Ja. Gut. Und die Kinder ausgezahlt? Aber sie ist zu mir gekommen, ich habe sie hier aufgenommen, habe sie gebeten, zu mir zu kommen, weil ich hier ein Reihenhaus habe, das 120 Quadratmeter hat, das ausreichend ist. Ja. Und durch meine Scheidung nach 39 Jahren Ehe, meine Frau hatte ein Problem, die ist 2004 arbeitslos geworden. Gehen wir mal nicht so weit jetzt in deine Vergangenheit. Gut. Benennen wir erstmal, was der Grund deines Anrufes ist. Ja, so. Ich habe dieses oder diese nette Frau aufgenommen bei mir, weil ich sie mag, weil ich sie liebe. Vor 7,5 Jahren. Ja. Wie ist denn die Beziehung heute? Im Grunde genommen harmoniert das mit dem Unterschied, dass sie meinen Wünschen nicht gerecht werden kann. Welche Wünsche hast du denn? Dass sie sich im Haushalt einbringt. Ah, sie macht also gar nichts. Nein, sie war im Einzelhandel tätig, hat immer nur gearbeitet, ihr Leben lang. Sie kann nicht kochen. Sie kann nicht kochen, oder sie will nicht kochen? Sie kann nicht. Sie kann nicht kochen? Nee, die hat von morgens bis abends gearbeitet. Putzt sie im Haus? Wenn ich denn mal richtig ausflippe, ja. Aber so von selbstverständlich Nein. macht sie das nicht? Nein. Sie hat zum Beispiel letzte Woche Wäsche gewaschen. Das macht die Maschine ja alleine. Sie hat sie aufgehängt. Tolle Leistung. Tolle Leistung, genau. Hat das alles, was nicht gebügelt werden muss, zusammengelegt, weggepackt. Und das, was gebügelt werden muss, liegt heute noch da. Das sollst du dann machen? Nein, das macht sie denn. Aber sie braucht dann 14 Tage Zeit. Was macht sie denn, wenn sie so wenig macht? Was macht sie denn den ganzen Tag? Sie sitzt nur und guckt fern oder guckt aus dem Fenster. Wie alt ist sie eigentlich? 63. Wie sieht's aus? Ich meine, muss man ja jetzt auch, es geht ja um eure Beziehung, muss man auch erstmal alles abklären. Wie sieht's so in Sachen Erotik und Sexualität aus? Katastrophal. Katastrophal? Ja. War's denn mal besser? Ja, zu Anfang schon, aber dann ist sie Inkontinenz geworden. Und bezogen auf den Urin oder auf das große Geschäft? Beides. Beides. Ja. Ich habe zweimal neue Matratzen für sie gekauft. Aufgrund des Großen. Sie trägt jetzt Inkontinenzhosen. Ja. Wie kam das, dass sie Ich weiß es nicht. Also das heißt, sie hat keine organische Erkrankung? Ich bin mit ihr von Pontius bis Pilatus von sämtlichen Ärzten oder zu sämtlichen Ärzten gelaufen, habe alles Mögliche gemacht. Wir waren Urologen, wo wir überall waren. Also klingt das eher nach einem seelischen Problem, psychischen Problem, dass die Organe funktionieren, aber es funktioniert eben nicht. Es funktioniert nicht. Auch als ich beim Urologen mit ihr war, Beckenbodengymnastik zum Beispiel, nimmt sie alles wahr und sagt ja, aber macht null. Sie macht null. Schämt sie sich denn vor dir? Ja. Sie zieht sich auch nicht vor mir aus. Ich habe sie noch nie nackend gesehen. Wie? Du hast sie noch nie nackend gesehen? Nein. Auch nicht. Wenn früher? Wir abends ins Bett gegangen sind, hat sie immer ihr Nachthemd an. Wie hattet ihr denn früher Sex miteinander? Unter der Bettdecke im Dunkeln? Ja. Oh. Also im Klartext, kein Sex mehr, null Sex? Null. Nur, also ich sag mal, Befriedigung war eine Zeit lang, aber nur manuell. Sie bei dir? Ja, und ich durfte auch zweimal, so dreimal im Jahr bei ihr. Okay. Aber da hat sie ihre Inkontinenzhose anbehalten. Die hat's anbehalten. Dann war das aber eine Fummelei und Wurstelei. Ja. Ja. Wie sieht's denn so mit Erotik und Zärtlichkeit aus? Sie kann sich nicht öffnen. Ich habe das Gefühl, sie hat solche Wünsche und viele Wünsche, aber sie hat eine so schlimme Vergangenheit hinter sich durch ihren Ehemann. Das klingt ja, Bernd, also das klingt ja wirklich wie eine sehr schwierige oder traurige Beziehung, die du da führst. Ja, ich liebe die Frau aber. Du liebst sie, aber es ist alles schwierig und alles verspannt bei euch. Und belastet. Ja. Gibt es denn mal auch eine schöne Zeit, eine glückliche Stunde? Ja, doch. Also, wenn ich sage glückliche Stunde, das heißt harmonisch nebeneinander sitzen, kuscheln, knuddeln und küssen. Das schon, manchmal. Ja. Ja. Das kommt schon vor, aber mir auch nicht. Ja, und dann kommt die andere. Und ich muss sagen, ich bin vor 4 Wochen sind wir zusammen ins Bett gegangen und dann sagt sie, kann ich nicht ein bisschen mit dir kuscheln, kann ich in deinen Arm? Ich sage, na selbstverständlich, Schatz, komm doch. Und dann sagt sie, ich darf das jetzt mal so sagen, du, aber nicht bumsen. Da hast du schon eine leichte Hoffnung, dass vielleicht was passieren könnte. Ja. Und dann bin ich aufgestanden, bin da unten gegangen, habe mich im Wohnzimmer auf die Couch gelegt, habe geschlafen und am nächsten Tag habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, du gehst ins Gästezimmer. Ja. Und überlege dir bitte, wann du wirklich mit mir schlafen möchtest. Aber du wolltest, hattest auch keine Lust, dich dann auf das Kuscheln einzulassen. Nein, ich habe ja gar nichts gewollt. Nein, ich meine, hätte ja sagen können, dass man dann wirklich nur kuschelt, aber das wolltest du dann auch nicht. Ich wollte doch nur kuscheln. Ja, aber sie doch auch. Ja, ich habe ihr den Rücken gekaut und dann stöhnt sie immer so, oh, ist das schön. Dann bin ich bis zur Hüfte runtergerutscht. Dann sagt sie, du, bumsen will ich aber nicht. Du warst schon wieder bei der Hüfte. Wir wollen es auch nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist ja alles sehr problematisch. Hinzu kommt ja auch die Geschichte da im Haushalt und das klingt nicht wie eine entspannte, gute Beziehung, sondern Ich habe letztes Jahr im Februar einen Schlaganfall gehabt. Gott sei Dank nur einen leichten. Und bin also nun auch ein bisschen gehandicapt und kann nicht so richtig laufen. Ich laufe am Stock. Ich habe aber einen 300 Quadratmeter Garten an unserem Reihenhaus. Ich kriege keine Hilfe von ihr. Sie sitzt da auf der Terrasse und lässt sich das gut. Das ist wirklich der Klassiker, was du gerade erzählst für eine Paar- bzw. Eheberatung. Ich rate euch das ganz dringend. Habe ich hier auch vorgeschlagen. Ich habe auch gesagt, wir gehen zu einem Psychologen. Ja. Bitte tu etwas für unsere Beziehung. Ich habe ihr auch schon gedroht. Ich sage, und wenn wir uns trennen. Ja. Aber ich bin finanziell auch ein bisschen abhängig von ihr. Sie hat mir damals bei meiner Scheidung sehr geholfen. Okay, was hat sie denn gesagt auf den Vorschlag? Nein, mache ich nicht. Macht sie nicht, definitiv nicht. Nein. Aber Bernd, ich finde, da muss was geschehen, sonst lebt ihr euch zu sehr auseinander. Ich möchte, dass meine Psychologin dir jetzt noch ein paar Ratschläge an die Hand gibt. Wenn deine Partnerin nicht mit zur Eheberatung oder zur Paarberatung geht, dann gehst du erstmal alleine dahin und erzählst ihr das auch. Ja. So, und dann gucken wir mal weiter. Dann hast du erstmal einen konstanten Ansprechpartner und wenn ihr was dran gelegen ist, an euch, an der Beziehung, an der Verbindung, dann muss sie auch mal mitkommen. Ich finde, das kann man auch verlangen von einem Partner. Ja, sie sagt immer ja, ja, ja. Ja, aber dann muss sie irgendwann auch mal ihren Hintern hochkriegen und mal mitgehen. Ja. Finde ich. So, Bernd, jetzt... kaputt dabei. Ich glaube das, deswegen muss was geschehen jetzt. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Alexandra ruft dich gleich an. Die gibt dir einige Adressen an die Hand und du kannst ja auch noch ein bisschen ausführlich mit ihr reden und dann musst du was tun. Handel. Mach es. Und ich drücke die Daumen, dass sie mitzieht. Das wäre nämlich sehr wichtig. Fällt mir schwer. Ich mag die Frau wirklich. Ja, deswegen mach du erstmal. Mach mich kaputt dabei. Werf du mal alles in die Waagschale. Ja, du gehst uns kaputt, wenn nichts passiert. Lieber Bernd, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Toi, toi, toi. Viel Glück euch beiden. Vielen Dank fürs Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Lola. Genau, hi. 18 Jahre alt. Genau. Heißt du wirklich Lola? Richtig. Nein, das ist eigentlich nur ein Spitzname. Also eigentlich heiße ich Loredana. Ja. Aber alle nennen mich Lola, weil der Name ist zu lang und zu kompliziert. Und Lola finde ich gut. Klingt ja? Klingt super. Ja, finde ich schon. Ne? Okay. Liebe Lola. Über was reden wir beide? Weswegen hast du angerufen? Ich rufe an, weil ich habe mir jetzt von den letzten zwei Sendungen, habe ich mir das nochmal angehört und möchte mich eigentlich zu den Frauen äußern, beziehungsweise über meine eigene Behinderung sprechen, weil ich das schon ziemlich heftig fand, dass die beiden wirklich gesagt haben, okay, das geht so weit, dass ich nicht mehr weiterleben möchte. Genau, ich erkläre es vielleicht mal für die Zuschauer und Zuhörer, die nicht dabei waren. Wir hatten jetzt an zwei Tagen zwei Anruferinnen. Einmal eine Anruferin, die eine sehr schwere Lähmung hat, eine Spastik seit Geburt an und die ungefähr um die 40 war und sagte zu mir, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will sterben. Ich will einfach sterben. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Und die andere Anruferin hatte eine Hörbehinderung. Da war es mir schwerer nachzuvollziehen, weil sie klang eigentlich im Gegensatz zu der ersten Anruferin doch relativ fit. Aber es waren auch andere schwierige seelische Probleme da. Und die sagte ebenfalls, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Jetzt hast du gerade eingeleitet, dass du auch behindert bist. Genau. Was hast du? Ich bin blind. Du bist blind? Mhm. Von Geburt an? Es ist ein bisschen komplizierter. Also ich bin, ich habe Glaukom, also grünen Star. Mhm. Das habe ich seit meiner Geburt sozusagen. Es wurde relativ spät entdeckt. Also als ich glaube, ja, als ich 6 Wochen alt war. Ja. Erst, dann hatte ich viele Operationen und habe dann aber bis zu meinem 11. Lebensjahr ungefähr 10% sehen können. Ach so, das heißt, du hast von unserer Welt schon etwas gesehen. Genau, also du kannst dir das ungefähr so vorstellen, dass ich Farben sehen konnte. Mhm. Ich habe auch normal schreiben gelernt. Also ich habe sozusagen Schwarzschrift, das was ihr schreibt sozusagen, mhm. Und Punktschrift gelernt, parallel. Mhm. Und dementsprechend kann ich mir das jetzt noch gut vorstellen. So, wenn man dir von der Farbe Blau erzählt, dann weißt du, was es ist. Genau. Wenn jemand von Geburt an blind war, ist das ja nicht zu erklären. Farben kann man genau. Ja mit Sprache nicht erklären. Ja. So, aber dann wurde es immer weniger. Mhm. Und heute ist es wirklich komplett grau oder gar schwarz? Nichts mehr. Gar nichts mehr. Das kann man auch nicht sagen. Also, es ist halt, wenn du mir jetzt sagst, was weiß ich, das Blatt ist grün. Dann sehe ich das genau so. Also ich stelle es mir einfach vor, weil ich weiß, wie es aussieht, von damals noch sozusagen. Jetzt waren ja unsere beiden Anruferinnen sehr, sehr mit den Nerven runter und lebenssatt oder hatten keinen Lebensmut mehr. Ist das bei dir anders? Total. Ich höre es auch schon an deiner Stimme. Also ich muss sagen, die erste, die angerufen hat, ich weiß nicht mehr, wie ihr Name war, Susi, kann das sein? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Bei den vielen Namen komme ich auch mal etwas durcheinander. Naja, auf jeden Fall, die Lähmung hatte. Ich meine, ich kann es bei beiden nicht nachvollziehen, weil ich einfach eine andere Behinderung habe. Mhm. Und ich möchte auch nicht sagen, dass ich das nachvollziehen kann. Also klar weiß ich, wie es ist, eine Behinderung zu haben. Aber trotzdem ist es was anderes. Aber ich bin einfach der Meinung, dass man versuchen sollte, damit so gut es geht, wirklich positiv damit umzugehen, weil wenn du die ganze Zeit denkst, oh nein, es ist so schrecklich und reagieren jetzt andere Menschen auf mich und damit machst du es nur noch schlimmer. Ich glaube ja auch und ich habe ja mit so vielen behinderten oder schwerstbehinderten Menschen hier auch gesprochen schon, dass ganz viele sehr lebensbejahend sind und sehr gerne leben und auch ihre Freude am Leben haben. Und auch ihren Weg. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Sicher gibt es vielleicht Krankheitsentwicklungen, die so dramatisch sind, dass man irgendwann sagt, nein, ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ich glaube aber, dass auch der Hauptgrund bei unseren beiden Anrufern so das soziale Umfeld war. Wenn beide gut aufgehoben gewesen wären oder wären unter Menschen und Aufgaben und Freude, dass sie dann auch wieder Freude finden würden am Leben. Klar, aber ich meine, ich bin jetzt auch auf einer normalen Schule, normal in Anführungsstrichen. Mhm. Es ist wirklich so, du musst kämpfen. Es ist nicht so, dass gesagt wird irgendwie, wir tun und machen alles für dich. Es ist schon, dass du für deine Sachen kämpfen musst. Es ist so, dass du für deine Hilfsmittel kämpfen musst. Es hat bei mir ein halbes Jahr gedauert. Welche Hilfsmittel hast du? Ich benutze in der Schule einen Laptop. Und eine Breitseile. Und der Laptop ist eigentlich ein ganz normaler, aber halt zusätzlich ausgestattet mit einem Screenreader. Mhm. Der überträgt sozusagen das, was auf dem Bildschirm steht, in Sprache. Also, ja. Das ist ja auch toll, dass es heutzutage sowas gibt. Das ist ja für viele Behinderungen ein Segen. Früher gab es ja sowas gar nicht. Nee. Aber einen Hund hast du nicht, einen Blinden. Nein. Nein, ich denke mir so, wenn ich keine Lust habe, mit dem Hund rauszugehen, dann ist es irgendwie scheiße und meinen Blindenstock kann ich so in die Ecke stellen, weißt du? Erlebst du denn, es ist hart, sagst du, du musst mehr kämpfen als die nicht behinderten Menschen? Würde ich jetzt, also in meinem Fall behaupten, vielleicht ist es bei manchen anders. Ja, ich glaube, das ist schon härter, also wollen wir uns nichts vormachen. Was ich aber noch viel wichtiger finde, ist, wie sieht es aus mit der Diskriminierung? Erlebst du Diskriminierung? Nee. Das wiederum ist auch sehr schön zu hören, dass du offensichtlich in einem Umfeld lebst, wo man dich akzeptiert, wie du bist. Total. Also es ist halt, wenn die Leute merken, du gehst mit deiner Behinderung offen um, sie können dich fragen. Mhm. Und ich mache da auch wirklich gerne Scherze drüber. Mhm. Dann gehen die Leute ganz anders auf dich zu. Also sie fragen dann wirklich nach und wie ist es jetzt überhaupt? Mhm. Und klar, es ist anfangs irgendwie ein bisschen komisch, aber die Leute denken, oh mein Gott, wie gehe ich jetzt mit ihr um und was mache ich jetzt, wie ist das am besten für sie? In der Tat, glaube ich, ist es manchmal gar nicht eine Unfreundlichkeit, sondern eine Unsicherheit, dass die Menschen gar nicht wissen, darf ich jetzt die Behinderung ansprechen, darf ich fragen? Ich finde auch, dass man immer fragen darf. Man kann eine Frage stellen und kriegt eine Antwort. Genau, das sage ich auch immer. Mhm. Also ich sage wirklich immer, kommt her, ihr könnt mich alles fragen. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin eher froh, wenn die Leute fragen. Wie sieht das denn aus? Du bist im wunderbaren Alter von 18 Jahren. Wie sieht das mit der Liebe aus? Du, ich hatte meine Beziehung, aber im Moment habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich den Nerv dazu, weil ich jetzt auch überlegt habe, nach dem Abi ins Ausland zu gehen, wahrscheinlich nach Mexiko, wenn alles klappt. Nach Mexiko? Mhm. Warum? Ich war jetzt letztes Jahr im Oktober, war ich in Äthiopien, in Addis Abeba und habe da bei einer Organisation gearbeitet, die Blinde und Sehbehinderte unterstützt. Mhm. So in den ganz alltäglichen Sachen und generell mit der Bildung und dass sie überhaupt einen Job finden. Mhm. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich würde gerne ein FSJ machen und gucken, dass ich vielleicht Behinderte oder einfach Menschen, die Hilfe brauchen, dass ich die wirklich unterstütze und dadurch halt auch nochmal ein anderes Land kennenlerne. Dann eben nach Mexiko. Genau. Super. Das ist ja toll. Nur eine Frage zu der Beziehung. War das ein Mensch mit einer Behinderung? Beides schon, ja. Ja. Also ich hatte was Normales. Und was Unnormales. Das klingt immer komisch, wenn man sagt normal, ne? Ja, weil ich meine, der ist schon normal. Ja, der ist schon normal. Aber ich verstehe, wie du es meinst. Also beides war schon da. Ja. Lola, ich finde dich super nett und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass du einen tollen Lebensweg hinlegen wirst und tolle Sachen machen wirst. Und auch viel Freude am Leben haben wirst. Und diese Planung da mit Mexiko finde ich sensationell. Ja, ich hoffe, es klappt. Drück mir die Daumen. Ja, ich drücke die Daumen, wünsche dir viel Glück und alles Gute. Schön, dass du angerufen hast. Danke. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1 Uhr 34 und ich möchte euch jetzt heute schon mal das Thema vorstellen für nächste Woche. Nächste Woche haben wir wieder in der Woche, nämlich in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag ein Thema, ein festes Thema. Und das heißt nächste Woche käufliche Liebe. Und ich möchte gerne mit Huren sprechen und mit Strichern sprechen und mit Leuten, die zu Huren und Strichern gehen. Warum geht ihr dorthin? Was denkt ihr grundsätzlich über Sex für Geld? Käufliche Liebe heißt unser Thema nächste Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Und ihr könnt euch natürlich, wie immer schon, per Mail anmelden, domian@wdr.de. Freie Themennacht heute und ich bin verbunden mit dem Ben. Der Ben ist 20. Hallo Ben. Ja, guten Abend, Jürgen. Hallo, freut Ben. Mich, dass ich mit dir sprechen kann. Freue mich, dass du angerufen hast. Um was geht's denn, Ben? Ja, genau. Ich möchte gerne heute ein bisschen mit dir aus ja relativ aktuellem Anlass über den Terrorismus in der Welt sprechen und über die Kriegspolitik, die der Westen meiner Ansicht nach jetzt lange genug fährt. Mhm. Und auch so ein bisschen gerichtet an Deutsche, vor allem Deutsche jetzt natürlich, weil ich natürlich andere Medien nicht kenne, Mainstream-Medien und derartiges. Ja, große Themenbereiche erwähnst du jetzt hier. Ja, genau. Also deine Mitarbeiter haben schon gesagt, ich soll es auf jeden Fall reduzieren. Ja. Und also ich meine, du hast ja ein Stichwort gebraucht, Terrorismus. Terrorismus begegnet uns ja fast jeden Tag traurigerweise im Moment. Wir hatten vorgestern Istanbul, jetzt gestern Jakarta. Charlie Hebdo wirkt schon fast wieder nicht mehr aktuell, ne? Obwohl es eigentlich so nah dran ist an uns. Ganz genau. Und ja, das hat natürlich viel mit der Schnelllebigkeit zu tun. Mit dem Internet einerseits, ne? Nachrichten verbreiten sich super schnell und dann ist halt was Neues. Sofort. Aber es fällt halt auch viel an oder es fällt viel vor und alle Experten sagen ja oder befürchten ja, dass es noch viel schlimmer wird und wir uns auf harte Zeiten einstellen müssen. Ich will dir mal sagen, ich glaube, man muss gar kein Experte sein, um zu wissen, dass es immer schlimmer wird. Also ich meine, wir führen jetzt offen Krieg, also beziehungsweise offen dem Terror den Krieg erklärt, vor circa 15 Jahren, ja, 11. September. Die USA ruft die NATO, wir ziehen nach Afghanistan. Vorher war die Mujahedin noch der Verbündeter der Staaten, weil sie in Afghanistan Russen getötet haben. Wohin und auf einmal war es der Weltfeind Nummer 1. Und aus diesen Mujahedin ist ja später die Al-Qaida hervorgegangen, aus der dann wiederum der IS entstanden ist. Also im Grunde eigentlich ein Produkt unserer eigenen glanzvollen Arbeit. Woher, was kritisierst du hauptsächlich? Also, naja, dann möchte ich versuchen, also als erstes die Mentalität, die momentan bei uns vorherrscht, weil ich glaube, das ist das eigentliche Problem. In Deutschland? Ja, also es ist natürlich eine westliche, ich kriege natürlich jetzt in Deutschland am meisten mit, wir sind ja also relativ amerikanisiert, was das angeht, möchte ich mal behaupten. Was ich merke, wenn ich mich mit anderen Menschen über dieses Thema unterhalte, ist einfach, dass das sehr sensibel ist, wenn ich sage, wir sind im Grunde daran schuld, dass hier jetzt Terrorismus verübt wird. Wir haben diese Menschen in diese Lage gebracht. Sagen wir so, ehe wir jetzt nicht da ganz weit ausholen. Ja. Ich stimme dir zu, dass da viele Dinge falsch gelaufen sind und dass der Westen sicher viel verursacht auch hat. Dennoch ist das natürlich keine Rechtfertigung für Terroristen. Nein, Terrorismus. Überhaupt nicht. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dennoch muss man natürlich jetzt damit umgehen, auch wenn in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden. Wie soll denn der Westen adäquat damit umgehen? Ich sag dir was, wir führen Krieg gegen den Terror. Dieser Krieg scheint ja nicht besonders erfolgreich zu sein, weil der Terror seit der offiziellen Kriegserklärung immer schlimmer geworden ist. Es werden nicht weniger Terroristen, es werden mehr Terroristen. Das Gebiet breitet sich aus. Ich meine, schau dir an, was... Was soll man anstelle dessen tun, was zurzeit getan wird? Ich muss dir sagen, inzwischen, ich befürchte fast, mit dem Islamischen Staat ist es zu spät. Ich weiß nicht, was man noch machen soll. Also ich habe. Das heißt, du würdest für aufgeben plädieren? Nein, also ich habe jetzt in diesem Moment, also das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Krieg die falsche Lösung ist. Ja. Aber das sind ja Menschen oder eine seltsame Vereinigung, mit der man nicht verhandeln kann. Das ist ja etwas ganz Neues. Man kann nicht verhandeln. Aber was möchtest du denn machen? Glaubst du, dass wir jetzt nach Syrien marschieren würden? Oder was heißt marschieren? Wir marschieren ja nicht mehr. Wir schicken einfach Drohnen los hier aus Rammstein, Deutschland finanziert und aber die Frage ist ja die Frage, du hast ja eine Kritik geübt und daraufhin war meine Frage, was sollen wir machen? Du hast keine Antwort. Nein, ganz ehrlich, ich habe also zur Zeit der Al-Qaida, als die Al-Qaida noch das Problem war, hätte ich sagen können, also das Ziel der Al-Qaida war ja im Grunde, den Westen zu bewegen, aus ihrem Land zu verschwinden. Das ist Schnee von gestern. Das ist nur Schnee von gestern. Das ist kein Schnee von gestern. Der IS ist aus dem Al-Qaida entstanden. Das muss man schon im Gesamtkontext betrachten. Okay, genau, aber letztendlich haben die nichts anderes im Sinn, als Terror in unsere Welt, in unsere Gesellschaften zu bringen. Das ist deren Ziel. Und das nächste Ziel ist genau, hier ein... nichts anderes zu mehr. Bitte? Wir machen doch nichts anderes. Wir machen doch seit Jahren nichts anderes. Ja, aber das ist ja kein Argument, dass man da entgegenhalten kann. Das heißt, wir müssen uns doch wehren. Es muss doch irgendwas geschehen. Wir müssen uns wehren. Ich habe gelernt, mich immer als erstes an die eigene Nase zu fassen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht eine Strafe ist, die wir nach all diesen Jahren, nach all diesen Massenmorden, die wir begangen haben, ob ist das denn so ungerechtfertigt? Also es tut mir leid. Ich weiß, das ist jetzt super krass gesagt, aber... Aber das ist eine seltsame Lebensauffassung, die du hast. Das heißt, dafür, du setzt dich jetzt hier hin und sagst, ja, bitte erschießt mich. Und, nee, das sage ich absolut nicht. Ja, oder du sagst, bitte errichtet einen islamischen Staat, wir haben es sich anders verdient. Nein, das sage ich absolut nicht. Aber also, wie gesagt, ich habe keinen Lösungsansatz. Ich bin kein Soziologe. Das Einzige, wie gesagt, was ich sagen kann... Ja, aber du kritisierst ja massiv. Und wer massiv kritisiert, finde ich, muss auch immer eine Alternative vorschlagen. Das finde ich nämlich absolut nicht. Ich finde, erstmal muss diese Kritik gesagt werden. Es kann doch nicht sein, dass man nur kritisieren darf. Dass man wirklich nur kritisieren darf. Sagt ja auch keiner. Man soll kritisieren und man soll Alternativen vorschlagen. Das ist, finde ich, immer eine gute Diskussion. Erstmal muss ich doch diese Mentalität durchsetzen. Viele Leute wollen das nicht wahrhaben einfach, dass wir daran schuld sind. Dann sagen die, wieso wir? Ich habe doch niemanden erschossen in Afghanistan. Wieso bin ich daran schuld? Gut, Ben, das ist alles schön und gut. Und das ist eine Frage der politischen Analyse. Aber das ist nun mal passiert. Und das heißt, jetzt stellt sich jetzt die Frage, wie soll man jetzt adäquat sich verhalten? Dann die Frage, wie würdest du denn damit umgehen? Also hast du vielleicht einen Lösungsvorschlag? Ich bin auf der Suche nach einem Lösungsvorschlag. Naja, ich finde zumindest das schon mal gut, was im Moment gemacht wird. Und, also worauf beziehst du dich jetzt konkret? Und wir wissen gar nicht, wie viel die Geheimdienste auch verhindern an schweren Anschlägen, was wir gar nicht mitbekommen. Oder anders gesagt, wie viel durch Staatsterrorismus die Geheimdienste tatsächlich selbst verüben. Ja, jetzt sind wir aber im Bereich der Verschwörungstheorie. Da wird man sehr schnell reingedrängt. Ja, das ist natürlich heikel, da zu argumentieren. Dann kannst du ja gar nichts mehr sagen. Ja, selbstverständlich. Aber andersrum kann ich jetzt auch nichts dagegen sagen, wenn du sagst, wie viel die Geheimdienste verhindern. Das weiß ich nicht. Also wir hatten jetzt in München Terrorwarnung, ja, Silvester, weiß nicht, ob man das mitbekommen hat. Es war nichts im Grunde. Es ist eine riesige Angstmache, die hier stattfindet. Ja, aber es ist doch immer dasselbe. Es ist kriegsfrei bereit, was betrieben wird. Nein. Doch. Was meinst du, wenn was passiert wäre in München? Dann wäre das Geschrei groß gewesen. Warum hat man uns nicht frühzeitig gewarnt? Ich finde, lieber einmal umsonst gewarnt. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch Dinge zu verhindern und ein Blutvergießen zu verhindern. Einmal umsonst zu warnen, finde ich gar nicht schlimm. Ja, einmal umsonst sicherlich nicht. Aber wie viele Terrorwarnungen? Wir hatten doch direkt nach Frankreich, hatten wir doch hier auch eine Terrorwarnung. Und das war nicht. Das ist im Endeffekt gar nichts passiert. Ich weiß nicht, also 3 oder 4 Terrorwarnungen hatten wir allein seit Frankreich. Was heißt das? Das ist eine Angst, die dadurch entsteht. Das ist eine reine Angstmentalität. Ja, aber was heißt das? Ich sag's noch mal. Wenn etwas passiert, ist das Geschrei groß, warum habt ihr uns nicht gewarnt? Warum? Warum seid ihr nicht frühzeitig eingeschritten? Wir haben den Fall Köln jetzt hier, du kennst das. Da ist jetzt die Kritik sehr, sehr groß und zu Recht auch, warum nicht frühzeitig eingeschritten wurde. Naja, gut, bei Köln, also ich weiß nicht, man weiß halt einfach sehr wenig. Du hattest am Anfang die Anruferin da, das war ein sehr interessantes Gespräch wirklich, aber ansonsten, es wird super viel spekuliert, was in Köln überhaupt passiert ist. Die einen sagen, es war organisiert, die anderen sagen, es war nicht organisiert. Nee, so viel spekuliert wird ja gar nicht. Man weiß nur nicht, ob das organisiert war oder nicht organisiert war. Naja, also das Täterprofil ist ziemlich klar. Und es ist auch klar, dass eine massive Gewalt ausgeübt wurde von diesen Tätern. Richtig. Und dass, genau, die Polizei zu wenig eingeschritten ist. Ja, und diese Täter werden immer als arabischstämmig aussehend, also als betitelt, aber es gibt halt kein Videomaterial davon und es gibt auch als momentan... Aber zahlreiche, also ich glaube, das müssen wir jetzt nicht schönreden. Es gibt zahlreiche Zeugenaussagen. Nein, dass das eine schlimme Sache ist, ich finde sowas ist offensichtlich, also dass man das noch extra aussprechen muss, also ja, okay, natürlich ist es katastrophal, wenn sowas passiert, ja. Ich finde schon, dass man das aussprechen sollte, weil viel zu lange so etwas nicht ausgesprochen werden durfte. Es wird doch von allen Seiten ausgesprochen. Jetzt. Nachdem es passiert ist. Nachdem es passiert war, vorher aber nicht. Nein. Ja, was soll man denn sagen? Übermorgen in Köln werden... Nein. Vorher war so die Linie, selbst die Polizei gibt es zu, dass man gar nicht die Täter, wenn sie mit einem Migrationshintergrund kamen, dass man das gar nicht benennen durfte, aus politischer Korrektheit heraus. Ich finde, das ist gut, dass man das jetzt macht, denn sonst instrumentalisieren die Rechten das und das darf nicht passieren. Ja, selbstverständlich. Domian, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Also ich glaube, da sind wir nicht so uneins, dass es eine schlimme Sache ist, ist ganz klar. Ich würde ganz gerne nochmal zu der Angstmentalität zurückkommen, was ich daran wirklich schlimm finde. weil Angst in der Bevölkerung geschürt halt durch, ich möchte jetzt nicht allgemein sagen Massenmedien, sondern einfach mal konkret die Boulevardpresse da offen vorlassen, sowas wie die Bild-Zeitung. Ich weiß, darf ich solchen Namen hier nennen? Du hast es ja schon genannt. Ja, ja, gut. Letztendlich verstehe ich nicht, worauf du hinaus willst. Wo ist Angst schüren angesagt in einer Zeit, die wirklich sehr heikel ist, wo so viele Menschen allein in den letzten halben Jahr gestorben sind? Bitte? Angst führt zu Überwachung. Ja, also etwas mehr Überwachung schadet gar nicht. Etwas mehr Überwachung, hätten wir in Köln, das heißt noch ein bisschen mehr Überwachung. Hätten wir in Köln mehr Bewachung gehabt, dann wäre das nicht passiert. Und worauf läuft das Ganze hinaus, wenn wir immer mehr Bewachung aufstellen auf dem Polizeistaat? Nein, das ist wirklich Angstmacherei. Wir leben in einer so soliden Demokratie, gar keine Angst und keine Sorge habe, wenn wir ein paar tausend Polizisten mehr in Deutschland haben, dass das auf einen Polizeistaat hinausläuft. Das ist völliger Blödsinn. Nein. Das heißt, wir können uns alle viel sicherer bewegen, wenn wir mehr Polizei haben. Lieber Ben, ich könnte mit dir eine Stunde, zwei Stunden sprechen, aber du weißt, dass ich hier eine sehr begrenzte Zeit habe und dieses Thema ist riesengroß, was du angesprochen hast. Ja, sicher. Du bist ein junger Kerl, du bist sehr engagiert, das finde ich super. Lass uns mal einfach so stehen. Du hast deine Thesen gesagt und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten und diskutiert. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Gut, Domian, ganz kurz noch. Ja. Ich werde es persönlich ja nicht mehr sagen können. Danke für die lange Zeit mit dir und ein schönes Restjahr wünsche ich dir noch. Danke. Schönes letztes Jahr. Ist sehr nett von dir, Ben. Alles Gute. Gut. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist der Benjamin. Benjamin ist 32. Guten Morgen, Benjamin. Ja, schönen guten Abend. Nee, guten Morgen. Guten Abend, wie auch immer, ja. jetzt weiß man gar nicht, wie man anfangen soll. Erstmal Respekt an die Lola, mit ihrer Blindheit so extrem befürworten umzugehen. Und in dem Moment habe ich mir jetzt gedacht, so, ja, und was ist mit dir? Du hast nur ein Problem mit Depressionen. aber das ist immer alles relativ. Jeder, ja, genau. Für dich ist das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr, sehr schlimm. Und das ist dein zentrales Ding, wenn du unter Depressionen leidest. Und Depressionen können sehr schlimm sein. Ja, und das ist halt einfach so eine, das macht halt in dem Moment wieder die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf, wo sollte man jetzt irgendwie mal einen Ansatzpunkt finden? Mhm. Also ich habe jahrelang mit Depressionen zu tun gehabt. Wie alt warst du, als es anfing, Benjamin? Oh ja, es ist schwierig zu sagen. Ich könnte jetzt eher sagen, wann ich mal den Zeitpunkt gefunden habe, wo ich mir dagegen habe helfen lassen. Mhm. Also ich würde sagen, das hat schon in der Jugend angefangen. Ich bin mit der Lippenkiefer-Gaumenspalte auf die Welt gekommen und habe dann die ganzen Klischees bin ich halt durchgegangen. Ich bin Scheidungskind, mit 11 Jahren von meinem Vater weg. Vater selber, ja, hat man auf Deutsch gesagt, ziemliches Arschloch. Dann kam noch ein Scheidungskrieg dazu und ja, natürlich durch diese Lippenkiefer-Raumspalte hatte ich natürlich auch ein optisches Defizit, da sag mal so. Das ist schwer wegzustecken für ein Kind, das glaube ich. Und so hat sich das alles irgendwie mal aufgebaut. Mein Vater gleichzeitig hat mich dazu erzogen, nicht an mich zu glauben, was mich dann heutzutage auch immer wieder einschränkt und diese Depressionen und diese depressiven Phasen, die ich auch habe, die dann auch früher in selbstverletzendes Verhalten ausgerufen sind. So schlimm war es. Ja. Bist du in einer psychiatrischen Behandlung? Nein, das ist genau das Ding da dran. Also warum der Grund, der Grund ist, warum ich jetzt gerade anrufe, ist, weil ich habe mich heute Abend sehr stark mit meiner Freundin gestritten. Wir sind jetzt seit 3 Monaten zusammengezogen, haben diverse Baustellen, die wir zu bedienen haben irgendwie. Sie ist eine recht erfolgreiche junge Lehrerin und gut in ihrem Job. Ja, was machst du? Ja, ich bin arbeitslos. Du bist arbeitslos. Hast du eine Berufsausbildung? Bitte? Hast du eine Berufsausbildung? Ja, ich habe ich bin damals in so eine Ausbildung reingegangen, die nennt sich Fachkraft für Küchenmöbelumzugsservice. Es war eine Ausbildung, die ja wahrscheinlich einfach nur deswegen ins Leben gerufen wurde, um arbeitslose Jugendliche von der Straße zu holen, damit sie überhaupt irgendwas machen können. Aber das hast du beendet und hast einen Schein in der Tasche. Genau, den habe ich gemacht. Und wie lange bist du jetzt schon arbeitslos? Ich bin aus meiner Firma, als ich noch in der Altenstadt gewohnt habe, bin ich ausgetreten. Dann war ich 3 Monate dort arbeitslos und jetzt bin ich seit 3 Monaten in der neuen Stadt. Also ich bin umgezogen, auch okay, also aufgrund dessen, ganz, dass ich dann arbeitslos geworden bin. So ganz lange noch nicht. Könnt ihr mir vorstellen, dass das auch eine Reiberei zwischen dir und deiner Freundin ist? Ja, genau. Also das ist genau das Ding da dran. Und es hat heute Abend darin gegipfelt, ich hasse es, sie zum Weinen zu bringen und ich habe es heute Abend mal wieder geschafft. Warum hat sie geweint? Weil sie mit meiner Depression nicht klarkommt. Mit deiner Depression und mit den daraus resultierenden Verhaltensweisen vielleicht auch? Dass du zu wenig machst und vielleicht ein bisschen träge bist oder... Was heißt, ich bin träge? Ich versuche genau dagegen immer anzukämpfen. Also ich kämpfe in mir selber tagtäglich einen riesengroßen Kampf. Ja, das glaube ich. Mehrere Kämpfe, die ich mache. An mehreren Fronten bin ich. Was sagt sie denn über deine Depression konkret? Also heute Abend ganz konkret sagt sie, sie kommt damit nicht klar. Ich soll mir Hilfe suchen. Erklär mir mal genauer. Was meint sie konkret? Sie kommt damit nicht klar. Mit was kommt sie nicht klar? Sie kommt damit nicht klar, dass ich alles negativ sehe. Sie kommt damit nicht klar, dass ich dass ich nicht einfach glücklich sein kann. Sie kommt mit es ist ein unglaublich großes Thema und das würde den Rahmen auf jeden Fall sprengen. Okay, aber ich erahne schon, was sie meint, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und sie fordert, dass du dir Hilfe suchen sollst. Genau. Das ist natürlich eine sehr kluge und richtige Forderung. Warum suchst du dir keine Hilfe, Benjamin? Das ist genau das große Problem an der ganzen Sache. Ich habe Angst davor. Warum? Du rufst ja zum Beispiel auch mich an und wir reden ja auch schon darüber. Ja, ich war mal in therapeutischer Behandlung eine kurze Zeit lang, war auch zweimal in einer Klinik und in einer DBT-Station. Ich weiß nicht, ob dir das sagt. Nee, das heißt? Dialektisch behaviorale Therapie. Und das ist halt mit Stresssituationen und so weiter und so fort besser klarkommen, etc. pp. Aber da warst du nicht lange? Das waren 2x6 Wochen. Da kann man hingehen, wenn man ein vorgesehen gefestigtes Leben hat, mehr oder weniger, aber trotzdem nicht mit dem Leben klarkommt. Aber war das eine gezielte Therapie gegen Depressionen? Nein. Nochmal die Frage, vor was hast du Angst? Vor allem. Nee, vor was, warum hast du Angst? Wir machen es mal ganz praktisch. Warum hast du Angst, zu einem Psychiater zu gehen, der sich mit dir unterhält, der auch vielleicht Psychotherapeut ist und der dir sehr gute Medikamente aufschreibt? Warum hast du davor Angst? Ich habe mal ein Jahr lang Citalopram genommen. Citalopram. Genau, das bei mir den Effekt gehabt hatte. Antidepressiva sind ja meistens so, dass die wirken, wenn man nichts vermerkt. Und ich habe halt in dem Moment halt immer nur den negativen Nutzen gesehen und habe gesehen, alles klar, die Libido lässt nach und kein Bock mehr auf irgendwas mit Sex und so weiter und so fort. Das habe ich dann irgendwann gesagt, gut, ich bin jetzt noch so jung, ich möchte das nicht mehr. Mhm. Dann habe ich das Medikament gewechselt auf Venlafaxin. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, auch ein Antidepressiva. Mhm. Und das habe ich eine Tablette von genommen. Und habe mir mal die Gebrauchsanweisung durchgelesen. Da stand dann drauf, wenn Sie diese und diese Nebenwirkung bei sich fühlen, sofort aufhören. Die hatte ich dann halt. Ich hatte so ein drückendes Gefühl. Ja? Hast du das in Begleitung eines Psychiaters gemacht? Ja, natürlich. Das habe ich mir... Moment, warte mal. Das Citalopram, das habe ich mir von der Hausärztin aufschreiben lassen. Ich habe schon so eine Ahnung, dass du nicht ordentlich psychiatrisch begleitet wurdest dabei. Das ist die Angst, die ich davor habe. Also ich hatte auch mal eine Therapie bei einer Psychologin, bei einer Therapeutin. Und da komme ich mir immer so, wenn ich jetzt auch diese Geschichten von Lola gehört habe, da komme ich mir mal so, ich habe Angst davor, dass der Mensch, der vor mir sitzt, sich denkt, was ist denn das für ein Waschlappen? Also denkst bitte, du das, der soll sich mal nicht so anstellen. Denkst du das gerade bei mir auch? Schwierig zu beantworten. Ich kann es dir aber ganz klar beantworten. Ich denke nicht, dass du ein Waschlappen bist, Benjamin. Definitiv nicht. Ich denke nur, dass du einen Fehler machst. Okay. Wirklich, ich meine es ganz ernst. Ich finde, du hast dich jetzt so lange damit rumgeschlagen, mit dieser Scheißerkrankung. Jetzt geh doch mal einen Schritt in deine Angst rein, auch wenn du Sorge hast. Und suche dir einen guten Psychiater oder einen guten Psychotherapeuten und versuche nochmal diesen Weg durch eine Therapie und eine gute Medikamenteneinstellung zu gehen. Ja, ich habe also die Chance, dass es dir besser geht, ist sehr hoch. Es gibt sehr, sehr gute Behandlungen in Sachen Depressionen. Wenn es nicht funktioniert, dann hast du es zumindest ausprobiert. So trittst du ja immer auf der gleichen Stelle. Ja, das ist richtig. Ich habe halt auch einfach, ich weiß nicht, ich habe auch Schiss davor, dass es halt nichts bringt. Ja, aber ist doch egal, dann versuch es doch. Versuch es doch. Ja. So hast du schon verloren, wenn du so weitermachst. Ja, das ist richtig. Ich kann deine Freundin auch verstehen. Dass die dann auch irgendwann denkt, ja, sie respektiert deine Erkrankung, da bin ich sicher. Aber sie respektiert nicht deine Zögerlichkeit, dass du dir nicht helfen lassen möchtest. Ja, sie macht dann halt auch manchmal so einen kleinen Fehler. Also heute Abend, ich weiß nicht, vielleicht war es auch im Zuge dessen, dass er halt einfach verzweifelt war, hat sie dann halt natürlich auch den Satz gebracht, ich ruhe mich dann nur drauf aus. Und ja, das kann man im Eifer des Gefechts vielleicht auch sagen. Ja. Ich würde jetzt da gar nicht mehr in die Vergangenheit gucken, wann hat sie wie was gesagt, sondern guck jetzt nach vorne, pack dein Leben an und versuche etwas zu verändern. Du kannst nur gewinnen, du kannst nicht noch mehr verlieren, wenn du aktiv wirst. Ja, das ist richtig. Und das ist einfach, das musst du dir einhämmern, finde ich. Ist immer gut, von jemand Außenstehendes sowas gesagt zu kriegen. Also auf jeden Fall. Und vergiss das völlig, diese Vorstellung, dass du vor einem Arzt oder einem Therapeuten sitzt und der denkt, mein Gott, ist das ein Waschlappen. Also das vergiss mal ganz und gar, Benjamin. Du weißt, wie viele Menschen unter Depressionen leiden und wie ernst man das Gott sei Dank mittlerweile nimmt. Ja, in der Medizin. So. Da wird jeder Fachmann mit da sitzen und sich adäquat dir gegenüber verhalten, da bin ich ganz sicher. Und ich kann mir auch vorstellen übrigens, dass das auch einen neuen Schwung in eure Beziehung bringt, wenn deine Freundin sieht, aha, er unternimmt was. Er ist jetzt aktiv. Mhm. So, wenn du gar nichts machst, ist das natürlich eine dauernde Provokation für sie auch. Ja, ich mache ja gar, also nicht gar nichts machen tue ich ja nicht. Ich mache darauf für andere Stellen was. Ich versuche mir Arbeit zu suchen. Ich versuche was da zu machen. Ich versuche mein Leben in der Hinsicht auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Und das überfordert mich halt alles. Und diese Angst, die mich blockiert, oder beziehungsweise die Ressourcen, die ich habe, um diese Angstblockade zu lösen, geht in meinem Kopf halt einfach dafür drauf, dass ich versuche, mich beruflich jetzt irgendwie zu festigen, weil sie möchten natürlich auch jemanden haben, der beruflich im Leben steht. Aber beruflich gefestigt kannst du erst werden, wenn du die Krankheit im Griff hast. Mhm. Sonst wirst du immer an die Grenzen deiner Kräfte stoßen. Ja, und deine Freundin will ja an die Grenzen. Ja, genau. Und deine Freundin will ja einen vitalen Freund haben, einen gesunden Freund haben. Oder einen etwas heller schauenden Freund, der sich auch mehr freuen kann, vielleicht auch mehr glücklich sein kann. Ja. Benjamin, ich hör schon die Musik. Ja, wir haben gleich zu Ende. Aber ich glaube, wir beide haben jetzt das Wichtigste besprochen. Ich biete dir jetzt nochmal an, dass meine Psychologin dich anruft, dir noch ein paar Tipps an die Hand gibt. Das wäre schön. Ja, das ist die Alexandra. Ja. Da legst du auf, die meldet sich gleich bei dir und ich wünsche dir viel Glück und alles Gute, euch beiden. Dankeschön. Tschüss, mein Lieber. Eine schöne Nacht, ne? Dankeschön, du auch. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht. Moritz Güldenring. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Bye, bye.